Erster, wenn Jahwe, dein Gott, dich in das Land bringt, das du einnehmen sollst, und viele Nationen vor dir vertreibt, nämlich die Hethiter, Girgasiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Hiviter und Jebusiter, die größer und stärker sind als du. Zweiter, und wenn Jahwe, dein Gott, sie dir übergibt und du sie besiegst, dann musst du sie vollständig vernichten. Du darfst keinen Frieden mit ihnen schließen und ihnen keine Gnade zeigen. Dritter, du darfst dich auch nicht mit ihnen verschwägern. Gib deine Tochter keinem ihrer Söhne zur Frau und nimm keine ihrer Töchter für deinen Sohn. Vierter, denn sie könnten deinen Sohn dazu bringen, mir den Rücken zu kehren und andere Götter zu verehren, so dass Jahwe zornig auf euch würde und euch schnell vernichten würde. Fünfter, stattdessen sollt ihr so mit ihnen umgehen, ihre Altäre müsst ihr zerstören, ihre Göttersäulen zerschlagen, ihre heiligen Bäume umhauen und ihre Götzenbilder verbrennen. Sechster, denn du bist ein Volk, das Jahwe, deinem Gott, gehört. Jahwe, dein Gott, hat dich aus allen Völkern der Erde als sein besonderes Eigentumsvolk erwählt. Siebter, Jahwe hat euch nicht erwählt und sich euch nicht zugewandt, weil ihr mehr Menschen hattet als alle anderen Völker, denn ihr seid das kleinste aller Völker. Achter, sondern weil Jahwe euch liebt und den Eid halten wollte, den er euren Vorfahren geschworen hat, hat Jahwe euch mit starker Hand aus der Sklaverei und der Macht des Pharao, des Königs von Ägypten, befreit. Neunter, damit du erkennst, dass Jahwe, dein Gott, der wahre und treue Gott ist. Er hält seinen Bund und seine Güte über 1000 Generationen hinweg für diejenigen, die ihn lieben und seine Gebote befolgen. Zehnter, aber diejenigen, die ihn hassen, bestraft er persönlich, indem er sie vernichtet. Er zögert nicht, denjenigen zu bestrafen, der ihn hasst, sondern lässt ihn die Vergeltung erfahren. Elfter, darum sollst du die Gebote, Vorschriften und Gesetze befolgen, die ich dir heute gebe, damit du danach handelst. Zwölfter, wenn ihr diese Gesetze aufmerksam befolgt und einhaltet, dann wird Jahwe, dein Gott, auch seinen Bund und seine Güte bewahren, die er euren Vorfahren geschworen hat. 13. Er wird dich lieben, segnen und vermehren. Er wird deine Kinder und deine Ernte segnen, dein Getreide, deinen Wein und dein Öl, den Nachwuchs deiner Rinder und deiner Schafe in dem Land, das er dir geben will, wie er es deinen Vorfahren versprochen hat. 14. Du wirst mehr gesegnet sein als alle anderen Völker. Es wird keine unfruchtbaren Männer oder Frauen unter euch geben und auch kein unfruchtbares Vieh. 15. Jahwe wird jede Krankheit von dir fernhalten und keine der schlimmen Seuchen Ägyptens, die du kennst, über dich bringen. Stattdessen wird er sie über alle bringen, die dich hassen. 16. Alle Völker aber, die Jahwe, dein Gott, dir übergibt, sollst du vernichten, ohne Mitleid zu zeigen. Ihre Götter sollst du nicht verehren, denn das wäre eine Falle für dich. 17. Falls du aber denkst, diese Nationen sind größer als ich, wie kann ich sie vertreiben? 18. Dann hab keine Angst vor ihnen. Denk stattdessen daran, was Jahwe, dein Gott, dem Pharao und ganz Ägypten angetan hat. 19. An die großen Taten, die du selbst gesehen hast, an die Zeichen und Wunder, die starke Hand und den ausgestreckten Arm, mit denen Jahwe, dein Gott, dich herausgeführt hat. Genauso wird Jahwe, dein Gott, mit allen Völkern umgehen, vor denen du jetzt Angst hast. 20. Jahr, Jahwe, dein Gott, wird sogar Hornissen gegen sie senden, bis alle vernichtet sind, die übrig geblieben sind und sich vor dir versteckt haben. 21. Erschrecke nicht vor ihnen. Denn Jahwe, dein Gott, ist bei dir, ein großer und furchtbarer Gott. 22. Jahwe, dein Gott, wird diese Völker nach und nach vor dir vertreiben. Du darfst sie nicht zu schnell vernichten, sonst könnten die wilden Tiere zu zahlreich für dich werden. 23. Jahwe, dein Gott, wird sie dir übergeben und sie in große Verwirrung stürzen, bis sie vernichtet sind. 24. Und er wird ihre Könige in deine Hand geben, damit du ihren Namen unter dem Himmel auslöschst. Niemand wird vor dir bestehen können, bis du sie vernichtet hast. 25. Die Götzenbilder ihrer Götter sollt ihr verbrennen. Begehre nicht das Silber und Gold, das daran ist, und nimm es nicht für dich, damit du nicht dadurch in eine Falle gerätst. Denn so etwas ist Jahwe, deinem Gott, ein Greuel. 26. Und du sollst keinen Greuel in dein Haus bringen, damit du nicht wie er dem Bann verfällst. Vielmehr sollst du es verabscheuen und davor zurückschrecken, denn es ist dem Bann geweiht.